Was ist der Menschheit ältester Traum? Weltfrieden? Kaum, das ist nur ein gedankliches Konstrukt, das dem Wissen um unsere Sterblichkeit geschuldet ist. Oder großer Biergenuss ohne Reue. Was ist der allergrößte Wunsch der Unterjochten und Schwachen? Der Wunsch des Mannes, dem das Feuer von einem Feind gestohlen wird, dessen einziger Vorteil es ist, größer zu sein als er. Wir stehlen jetzt Feuer? In dieser Geschichte sind wir wohl Höhlenmenschen. Und ihm die Frau auf gewaltsame und brutale Weise entrissen wird. Sexistische Höhlenmenschen sogar. Ganz einfach. Das Töten durch Gedanken. Jemandem den Tod zu wünschen. Durch Willenskraft zu morden.